Eine Insel vor der Küste der Bretagne. Seltsame Dinge gehen dort vor. Ein Fluch soll auf der Insel liegen. Eine Prophezeiung, dass die 30 Klippen, die die Insel umgeben, 30 Tote fordern. Dass 4 Frauen gekreuzigt werden. Gekreuzigt, was für eine grausame Vorstellung. Und eine alte Legende berichtet von einem Gottesstein, der Leben oder Tod bringt. Ja, die Bretagne ist ein Landstrich voller Geschichten und Legenden. Und dann werden einer jungen Frau rätselhafte Zeichen zuteil. Zeichen, die sie auf die Insel locken. Ihre unglückliche Vergangenheit holt sie ein. Es kann ihr Leben kosten. Für Arsène Lupin beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Seine Stunde. Er kommt und berichtet von seinen Abenteuern jede Nacht. Er liebt die Normandie wie ich, die weichen Hügel, die Steilküste, den Wind hier am Meer in Etretat. Er wird immer hierher zurückkehren. Ich warte auf ihn in meinem Arbeitszimmer, wo er mir diktiert, was meine Feder niederschreibt. Arsène Lupin und die Insel der 30 Särge. Nach dem Roman L'île aux 30 Cercueils von Maurice Leblanc. Übersetzung aus dem Französischen und Hörspielbearbeitung Sabine Grimkowski. Zweiter Teil. Sind Sie da? Lupin? Arsène Lupin? Setzen Sie sich. Erzählen Sie. Erzählen Sie von dem schaurigen Abenteuer auf der Insel Sarek. Wo waren wir stehen geblieben? Véronique d'Argemont musste mit ansehen, wie ihr Sohn François ihren Vater erschießt und die Haushälterin Honorine dem Wahnsinn verfällt und sich ins Meer stürzt. Als die Bewohner der Insel fliehen wollen, um der tödlichen Prophezeiung zu entgehen, werden Handgranaten in die Boote geworfen. François und sein Lehrer Stéphane scheinen die Täter zu sein. Die Boote sinken und alle Insassen kommen um. Die drei Schwestern Archignat, die auf Sarek geblieben sind, werden von Pfeilen durchbohrt und gekreuzigt. Wer tut so etwas? Und warum? Véronique kann nicht glauben, dass ihr Sohn ein Mörder ist. Der kleine Hund, Tout va bien, führt sie durch einen unterirdischen Gang zu einem Verlies. Dort findet sie François, der gefangen gehalten wird. Durch eine Öffnung in der Mauer können sie miteinander sprechen. Ihr Sohn weiß von all den Gräueltaten nichts. Aber wer hat sie dann begangen? Véronique steht vor einem Rätsel. Unterdessen sind Sie, Arsène Lupin... Ich würde mich auf 200 schätzen. Ein langes weißes Gewand, um den heißen Rosenkranz aus den heiligen Kugeln, die die Gallier Schlangeneier nannten und die in Wahrheit kleine Seeigel sind. Und das schöne Jadebeil mit dem Schriftzeichen. So, das dürfte genügen. Also wer mich jetzt nicht für einen Druiden hält. Ich halte mich ja selbst für einen. Ja, ich wollte es gerade erwähnen. Unterdessen sind Sie, Arsène Lupin, alias Don Luis Perenia, mit Ihrem Unterseeboot auf der Insel angekommen und haben in einer Grotte angelegt. Véronique folgte unterdessen den Ratschlägen ihres Sohnes. Sie findet Hacke und Leiter am angegebenen Ort, zwängt sich erneut in den unterirdischen Gang und gelangt zum Verlies ihres Sohnes. Sie reicht ihm die Hacke durch das Mauerloch. Dann macht sie sich an den Abstieg in die untere Zelle, wo der Lehrer Stéphane gefangen gehalten wird. Die Öffnung im Felsen ist breit genug, die Leiter passt bequem hindurch und lässt sich mit den Haken am Sims befestigen. Unten steht sie auf einem hervorspringenden Granitfelsen, der steil zum Meer hin abfällt. Véronique ist es schwindlig, sie darf nicht in die Tiefe blicken. Ich muss es tun. Sie schürzt ihren Rock, klettert auf den Sims, stützt sich ab, findet eine Sprosse. Ich tue es für dich, François. Sie zittert am ganzen Leib. Ihr Herz schlägt wie ein Hammer gegen die Brust. Aber sie steigt hinab. 20 Sprossen. Sie steht auf einem Felsvorsprung. In einer Entfernung von einem Meter sieht sie eine Einbuchtung, die in eine Grotte führt. Sie muss die Leiter verschieben, um sich festhalten zu können. Eine letzte Anstrengung. Sie hat die Öffnung erreicht, die in den Felsen hineinführt. Stefan? In einer Ecke liegt jemand auf einem Strohlager. Stefan? Seine Hände sind mit Stricken gefesselt. Er schläft. Veronique betrachtet sein Gesicht mit den sanften Zügen, das blonde, zurückgestrichene Haar, die blasse Stirn. Sie kennt ihn nicht, aber ihr ist, als erinnere sie etwas an ihre Kindheit. Sie beugt sich zu ihm hinunter und löst die Fesseln an seinen Handgelenken. Ich habe keinen Hunger. Lassen Sie mich. Stefan, wachen Sie auf. Sie? Veronique? Ist das wahr? Nein, nein, ich träume. Ich bin es. Sie träumen nicht. Wie sind Sie hier hereingekommen? Von dort, vom Meer. Das ist ein Wunder. François hatte die Idee. Er wird gefangen gehalten in der Zelle über Ihnen. Er konnte nicht fliehen? Nein, aber er wird sehr bald frei sein. Sie haben mich beim Namen genannt. Sie kennen mich, nicht wahr? Oh. Und Sie erinnern mich an eine Freundin, Madeleine Ferrand. Vielleicht erinnern Sie sich auch an den Bruder von Madeleine. Einen schüchternen Jungen, der oft mitkam, nur um Sie zu sehen. Ja, ich erinnere mich. Wir haben sogar einige Male miteinander gesprochen. Aber der Name... Madeleine und ich haben nicht denselben Vater. Dann sind wir tatsächlich alte Freunde. Aber lassen Sie uns jetzt nicht von der Vergangenheit reden. Wir müssen schnell fort von hier. Hast du die Kraft dazu? Ja, die Kraft habe ich. Aber wie sollen wir von hier fortkommen? Genauso wie ich hergekommen bin. Mit der Leiter, die oben am Fenster befestigt ist. Mein Gott, Sie sind... Du bist von oben? Mhm. Das ist Wahnsinn. Ach, es war nicht so schwer. Komm, halt meine Hand fest, damit ich das Gleichgewicht nicht verliere. Ich versuche, die Leiter zu fassen. Vorsicht, nicht so weit. Ich kann dich nicht mehr halten. Die Leiter hat sich verschoben. Sie hängt nur noch an einem Haken. Ich kann sie nicht mehr erreichen. Dann bist du verloren. Wir sind nicht verloren. François wird sich befreien und uns helfen. Er wird sehen, dass die Leiter verrutscht ist. Er wird kommen, ganz sicher. Vorher kommen sie. Und wenn sie dich hier entdecken... Wer? Das weiß ich nicht. In der Tür ist ein Schiebefenster, durch das sie hereinsehen. Jede Nacht kommt eine Frau zu mir. Ich kann sie aber kaum erkennen. Sie bringt mir zu essen und zu trinken und lockert meine Fesseln. Hat sie mit dir gesprochen? Nur einmal. Sie hat gesagt, wenn ich um Hilfe rufe oder schreie, muss François dafür büßen. Ich muss dir etwas sagen, was ich François verheimlicht habe. Alle anderen sind tot. Was? Mein Vater, die Köchin, Honorine und alle Bewohner der Insel. Keiner hat überlebt. Und die drei Schwestern Archinia hat man gekreuzigt. Mein Gott. Dann hat es doch mit der Prophezeiung zu tun, an die alle hier glauben. Was weißt du über den Gottesstein? Ich weiß nur, was dein Vater mir erzählt hat. Dass der Stein Leben gibt oder nimmt. Dass er heilen und töten kann. Still. Die Frau kommt. Schnell, leg dich quer vor die Tür. Dann kann sie dich nicht sehen. Ob sie meine Kleider gesehen hat? Hat sie gemerkt, dass ich da bin? Wenn sie es gemerkt hat, dann wird sie zurückkommen. Ich glaube fest daran, dass François uns befreien wird. Veronique, du sollst wissen... Ich weiß. Ich will ganz offen zu dir sein. Ich habe dein Tagebuch gelesen und weiß von deiner Liebe zu mir und zu François. Und ich bin glücklich darüber. Da bewegt sich etwas. Die Leiter! Die Leiter! Das ist François. Maman. Er hat es geschafft. Maman! François, mein Kind! Schnell! Ich halte die Leiter. Du kannst hochsteigen. Wir sind gerettet. Stefan, sobald ich oben bin, folgst du mir. Voller Freude ergreift Veronique die Leiter, die jetzt wieder mit beiden Haken am Sims befestigt ist. Sie steigt leichtfüßig die Sprossen hoch, die ihr beim Abstieg so viel Mühe bereitet haben. Ich komme, mein Liebling. Halt mich, François. Geschafft. Ach, mein Kind, endlich kann ich dich in meine Arme schließen. Was ist? Warum weichst du zurück? Komm, lass dich ansehen. Nun, was siehst du? Oh mein Gott. Du warst es doch. Du bist der Mörder meines Vaters. Dann erkennst du mich also. Deine Stimme klingt anders. Du bist nicht François. Du hast seine Kleider angezogen. Du siehst aus wie... Madame begreift. Worski. Worski. Das ist Worskis Gesicht. Voller Bosheit, Grausamkeit und Gemeinheit. Warum auch nicht? Ich leugne meinen Vater nicht. Renault ist mein Name. Worskis Sohn. Allerdings. Mein Vater hat mich in seinem Sinne erzogen und ich mache ihm alle Ehre. Möchtest du einen Beweis? Pass mal auf, was ich mit dem dummen Lehrer mache. Ein Stoß. Nein! Um Himmels Willen, nein! Da unten schwimmt die Leiter. Vom Lehrer keine Spur. Oh, Stefan, nein. Du Scheusal, was hast du getan? Madame Wein? Er ist es nicht wert, der Herr Stefan. Er hat deinen Sohn völlig verzogen. Ein Schwächling hat er aus ihm gemacht. Willst du mich nicht umarmen? Ich gehöre doch zur Familie. Niemals. Du bist ein Mörder wie dein Vater. Ich verabscheue dich. Du verachtest mich? Das wirst du büßen, meine Schöne. Das wirst du mit Blut bezahlen. Mit rotem Blut. Mit dem Blut deines Sohnes. Am ganzen Körper zitternd blickt Veronique aus der Fensteröffnung und sieht die Leiter auf dem Wasser schwimmen. Was unten am Fuß des Felsens geschieht, bleibt ihren Augen verborgen. Oh, was haben wir denn da? Ein Meeresbewohner sind Sie aber nicht, junger Mann. Was lässt Sie diesem Element entsteigen, das nicht das Ihre ist? Und Sie sehen aus wie ein Druide. Was heißt denn, ich sehe aus wie ein Druide? Ich bin ein Druide. So ein Unsinn. Druiden gibt es seit mehreren Jahrhunderten nicht mehr. Ein kluges Kerlchen. Lässt sich nicht so leicht ins Boxhorn jagen. Wie sind Sie denn nur hierher gekommen? Jemand hat mich vom Felsen gestoßen. Wollte mich töten. Oh. Zum Glück kann ich gut schwimmen. Und früher bin ich gern von den Klippen ins Meer gesprungen. Und wer sind Sie? Mein Name ist Don Luis Perenia. Sie sind gekommen. Monsieur d'Argemont hat so auf Sie gehofft. Und jetzt ist er tot. Aber Veronique lebt und François auch. Sie sind beide gefangen, fürchte ich. Entschuldigung, ich bin Stéphane Marot, François' Lehrer. Und ich bin eingeweiht in die Forschungen von Monsieur d'Argemont. Aber wieso sind Sie verkleidet? Das, mein guter Junge, erzähle ich dir auf dem Weg. Wir haben nicht viel Zeit. Und du kannst mir eine Hilfe sein. Aha. Aber zieh dir erst mal die nassen Kleider aus. Ich gebe dir was von meinen Sachen. Komm mit! Veronique tastet die Mauer ab, die an François' Zelle grenzt, und sucht nach dem lockeren Stein. Die Öffnung ist jetzt größer. Sie zwängt sich hindurch, schürft ihre Haut dabei an dem rauen Stein auf. Ihr Kleid zerreißt, es ist ihr gleichgültig. Die Zelle ist leer. François? Dahinter auf dem Gang sind Geräusche zu hören. François? Mama! Das ist er. Das ist seine Stimme. Das ist er wirklich. Sie hat mich gefesselt. Ich komme! Die schwere Tür lässt sich öffnen. Veronique erblickt eine Frau, die François an einem Strick hinter sich herzieht. Das noch junge Gesicht ist welk und mager, die Augen blicken hasserfüllt. Lassen Sie ihn los. Wenn Sie meinem Sohn auch nur ein Haar krümmen, dann gnade ihn Gott. Droh mir nicht. Wenn ich deinen Sohn hätte töten wollen, wäre es längst geschehen. Seine Stunde ist noch nicht gekommen. Und er wird nicht von meiner Hand sterben. Und durch wen soll er sterben? Durch die Hand meines Sohnes Renold, mit dem du eben Bekanntschaft gemacht hast. Oh, wie ich dich hasse. Ich hasse dich seit mehr als 15 Jahren. Und dein Tod wird mir eine Genugtuung sein. Komm her, François. Worskis Frau lässt François los. Durch das Mauerloch im Verlies gelangen Mutter und Sohn in den unterirdischen Gang, der zur Abtei führt. Still, ich höre Schritte. Jemand kommt uns entgegen. Da ist ein dunkler Winkel. Schnell hinein. Duck dich und rühr dich nicht. Ein Junge. Er trägt meine rote Mütze und meine Kleidung. Dein Halbbruder Reinhold. Er hat deinen Großvater getötet. Großvater ist tot? Ach, mein Kind. Es ist alles ein Albtraum. Gehen wir. Der Ausgang ist nicht mehr weit. Und was ist mit Stefan? War er nicht in der Zelle? Reinhold hat die Leiter umgestoßen. Und Stefan ist von den Klippen ins Meer gestürzt. Vielleicht konnte er sich retten. Er schwimmt sehr gut. Hier ist der Ausgang. Komm. Was machen wir jetzt? Wir verlassen die Insel. Wie denn? Mit dem Boot. Das wird nicht gehen. Honorins Boot ist weg. Wir nehmen meines. Du hast ein eigenes Boot? Ein kleines Ruderboot. Nicht weit von hier, in einer kleinen Bucht an der Spitze der Insel. Du kannst wirklich durch die Klippen rudern? Ich kenne alle Durchfahrten, alle gefährlichen Felsen. Dann sind wir also gerettet. Ja, Maman. Es dauert nicht mehr lang. Ich hole nur die Ruder aus der Abtei. Sie sind im Keller. Nein, nicht. Wir brauchen die Ruder. Ich bin in 10 Minuten zurück. Nein, François. Bleib hier. Warte. Geh nicht. François? François? François! Das... Nein. Das ist nicht... möglich. Worski. Madame. Worski. Meine Gegenwart scheint Sie zu verwirren. Seien Sie versichert, die Ihre lässt mich auch nicht kalt. Sie sind noch genauso schön wie damals. Ihr Kleid ein wenig derangiert, aber das tut nichts. Sie sind doch... Tot, wollen Sie sagen? Manchmal ist es vorteilhafter, wenn man für tot gehalten wird. Wo ist mein Sohn? Unser Sohn. Er ist mir heilig, Madame. Er hat von seinem Vater nichts zu befürchten. Ich will ihn sehen. Wo ist er? Sie sollen ihn sehen. Sie haben mein Wort. Aber vorher wollen wir uns etwas unterhalten, nach all der langen Zeit. Aber nicht auf dem Flur. Kommen Sie doch ins Arbeitszimmer Ihres Vaters. Setzen Sie sich. Da steht Gebäck und Wein bereit. Möchten Sie ein Glas Champagner? Früher waren Sie verrückt nach Champagner. Nein. Wie Sie wünschen. Ach, wenn Sie sich nicht setzen wollen, werde ich ebenfalls stehen bleiben. Ich bin ein Gentleman, der sich zu benehmen weiß. Aber Sie gestatten. Fesseln müssen sein. Ich möchte ja nicht, dass Sie mir davonlaufen. Als Sie mich noch liebten... Ich verbiete Ihnen. Verzeihen Sie mir dann. Wie immer man unser früheres Verhältnis bezeichnen mag, zu der Zeit war ich... Ja, ein herzloser Wüstling, der über eine gewisse Lebensart verfügte, dem aber die für eine Ehe notwendigen Eigenschaften fehlten. Unter ihrem Einfluss hätte ich sie mir aneignen können, denn ich liebte sie. Bis zum Wahnsinn. Ihre Reinheit entzückte mich, ihre Unverdorbenheit, die ich bei keiner anderen Frau gefunden habe. Es wäre nur ein bisschen Geduld nötig gewesen und ich wäre vielleicht zu einem anderen Menschen geworden. Sie aber hatten für mich... nach einer kurzen Zeit der Bewunderung nichts als Abscheu und Verachtung übrig. Das verzeiht ein Mann wie Worski nicht. Ich will nichts hören. Mein Vorschlag ist einfach. Und ich hoffe in Ihrem Interesse, dass Sie ihn nicht zurückweisen. Sie sind dem Namen und dem Gesetz nach noch immer... Nicht mehr. Nie mehr. Nie mehr werde ich diesen Namen tragen. Den Namen eines Mörders. Hör zu, du arrogantes Luder. Deine Verachtung wirst du noch bereuen. Ob Sie wollen oder nicht, Sie sind meine Frau. Und ich biete Ihnen ein Leben an meiner Seite. Ich erwarte nicht, dass Sie mir Liebe und Achtung entgegenbringen, aber Hochmut oder Abscheu werde ich nicht dulden. Ich will eine Frau, die sich unterwirft, die meine ergebene, treue Gefährtin ist. Ihre Sklavin. Ja, warum nicht meine Sklavin? Das ist der richtige Ausdruck. Eine Frau, die ihre Pflicht zum Gehorsam begreift. Sind Sie mit dieser Rolle einverstanden? Sie antworten nicht. Darauf war ich gefasst. Dann bedenken Sie auch dieses noch. Vielleicht macht es Ihren Entschluss leichter. Bald werde ich unermesslich reich sein. Ich kenne die Forschungen Ihres Vaters. Ich, Worski, erfülle die jahrhundertealten Prophezeiungen und ich weiß, wo sich der Gottesstein befindet. In wenigen Stunden wird Worski der Sohn eines Königs, auch der König der Welt sein. Dieses Königreich legt er Ihnen zu Füßen. Wollen Sie Königin werden und sich hoch über alle anderen Frauen erheben, wie sich Worski über alle anderen Männer erheben wird? Sie, Königin durch Schönheit, Geld und Macht, wollen Sie? Sie haben die Wahl. Entweder das Königreich, das ich Ihnen biete, oder das Kreuz. Das Kreuz. Das Leben an meiner Seite mit allen Freuden und Ehren oder den Tod. Den Tod. Es ist mehr als der Tod, es ist Folter. Was wählen Sie? Die Folter. Ah, denken Sie an Ihren Sohn. Wenn Sie sterben, hinterlassen Sie ihn mir. Ich bin der Vater. Ich habe alle Rechte. Ich wähle den Tod. Ich will sterben. Und wenn ich Ihren François vor Sie hinstelle und ihm das Messer an die Kehle setze und Sie zum letzten Mal frage, was werden Sie antworten? Ich will sterben. Idiotin! Was glaubst du eigentlich? Hast du mich so sehr, dass du deinen Sohn opferst? Oder hoffst du etwa auf mein Mitleid? Meine Schwäche? Meine Gute, du kennst mich schlecht. Worski hat kein Mitleid. Worski wird nicht schwach. Habe ich Schwäche gezeigt, dass ich die Leute von Sarek vernichtete? Als ich die drei Schwestern tötete und ans Kreuz hängte? Als Kind habe ich Hunde und Vögel erwürgt. Ziegen, das Fell vom lebendigen Leib gezogen. Weißt du, wie meine Mutter mich nannte? Worski, die Geißel Gottes. Ja, in mir ist der Geist des Bösen. Ich liebe das Böse. Ich will es. Du wirst sterben, Veronique. Und ich werde lachen, wenn ich dich am Kreuze sehe. So will es die Vorsehung und ich werde sie erfüllen. Ja, man weist einen Mann wie mich nicht zurück. Man straft einen Liebenden nicht mit Verachtung. Denn ich liebe dich, Veronique. Ach, wie ich dich liebe. Lass mich dich küssen. Weg. Lass mich los. Du bist widerlich. Du wirst zu einem wilden Tier, das um sich beißt. Ja, gut. So soll es geschehen. Ah, die Zeit des Redens ist vorbei. Jetzt wird gehandelt. Aber bevor du stirbst, wirst du mit ansehen, wie dein François getötet wird. Ich werde meine beiden Söhne in einem Zweikampf gegeneinander antreten lassen. In einem Kampf auf Leben und Tod. Bis einer auf der Strecke bleibt. Das wird ein schönes Schauspiel. Und? Gibst du jetzt nach? Nein. Nein. Lieber bin ich Zeugin seines Todes, als dass ich deine verfluchte Gegenwart länger ertrage, du. Du bist wahnsinnig. Du bist kein Mensch. Dann soll der Vorhang aufgehen. Das Spektakel beginnt. Ach, welche Lust, Böses zu tun. Welche Freude, Worski zu sein. Worski stößt Veronique auf den Balkon hinaus. Er drückt sie auf die Knie und bindet sie an Hals und Armen am eisernen Geländer fest. In den Mund steckt er ihr als Knebel ein Taschentuch. Sie lässt es willenlos geschehen. Ihr Leben bedeutet ihr nichts mehr. Unten im Garten hört sie die Stimme Worskis. Also bringt den Jungen her. Ich kümmere mich um den anderen. Wir sollen in der Mitte des Rasenplatzes zusammenkommen. Zwei Männer führen den einen Jungen, Worski den anderen. Aber sie kann nicht erkennen, welcher Renold und welcher François ist. Beide sind gleich gekleidet, tragen Samthosen und Flanellhemden und die gleichen Ledergürtel. Beiden ist über den Kopf eine Maske aus roter Seide gezogen, in die zwei Augenlöcher geschnitten sind. Der eine ist ein wenig größer, schlanker und wendiger. Der andere stämmiger und gedrungener. Ist das Reinhold? Sie vermag es nicht zu sagen. Es geht los. Der Kampf ist eröffnet. Bravo! Vortrefflicher Angriff. Die zwei Männer, Worskis Komplizen, stehen am Rande der Rasenarena. Kerle mit brutalen Gesichtern und spitzen Schädeln. Einer mager, dem anderen hängt der dicke Bauch über die Hose. Bravo! Gut pariert! Yeah. Ein paar tüchtige Jungs. Veronique ist nahe daran, in Ohnmacht zu fallen. Da geschieht etwas, das sie aufmerken lässt. Einer der Jungen hat nach einem Angriff des anderen einen Sprung rückwärts gemacht. Er blutet am Handgelenk und zieht ein Taschentuch aus der Hosentasche. Es scheint Veronique, als hätte sie das blau gepunktete Taschentuch einmal bei François gesehen. Sie möchte schreien, denn sie sieht in der Hand des anderen einen Dolch aufblitzen. Er nähert sich dem, den sie für François hält. Der kann dem Stoß ausweichen, aber es ist nicht zu übersehen, dass seine Kräfte schwinden. Hey, Junge, du wirst doch nicht schwach werden. Reiß dich zusammen. Der Junge, den Veronique für François hält, sammelt seine Kräfte, wagt einen Angriff, aber er verliert das Gleichgewicht und stürzt auf seinen rechten Arm. Sofort ist der andere über ihm, presst ihm das Knie auf die Brust und hebt den Arm mit dem Dolch. Der Unterlegene wehrt sich mit dem linken Arm, aber die Spitze des Dolches ist nur noch wenige Zentimeter von seinem Hals entfernt. Na los! Stich zu! Der Befehl Worskis lässt den Angreifer einen Moment zögern. Für den Bruchteil einer Sekunde ist er unaufmerksam. Der unter ihm liegende nutzt diese unerwartete Gelegenheit. Mit der instinktiven Kraft eines Menschen, der dem Tod entrinnt, bäumt er sich auf, wirft den Gegner ab, entwendet ihm den Dolch und stößt ihn in seine Brust. Leblos sinkt der gerade noch zu siegen schien, zu Boden. Veronique ist nicht mehr sicher, ob sie sich nicht getäuscht hat. Der Getötete könnte auch François sein. Worski hätte sicher nicht zugelassen, dass Reinhold den Kampf verliert. François ist tot. Es kann nicht anders sein. Ihre Gedanken verwirren sich, ihre Sinne schwinden. Sie wird ohnmächtig. Als Veronique 2 Stunden später wieder erwacht, liegt sie auf dem Kanapee im Arbeitszimmer ihres Vaters. Ich bitte 1000-mal um Entschuldigung, Madame. Meine Helfer haben den Weinkeller ihres Herrn Vater entdeckt und einige Flaschen zur Mühe geleert. François ist tot, nicht wahr? Aber, Madame, Sie wussten doch, wie der Kampf ausgehen würde. Was gibt's denn? Chef! Darf ich vorstellen? Es ist Otto. Er geht mir ein wenig zur Hand. Den anderen Konrad werden Sie noch kennenlernen. Die Dame hier wird den 3 Schwestern auf dem Hügel Gesellschaft leisten. Also, was ist los? Chef, wir haben jemanden auf der Insel gesehen. Du hast getrunken, Otto, du siehst Gespenster. Wer soll auf der Insel sein? Konrad war dabei, wir haben ihn beide gesehen. So, ja, Konrad war dabei. Und wen habt ihr gesehen? Eine weiße Gestalt auf der anderen Seite der Insel, zwischen dem Dorf und der Heide. Unsinn. Unsinn! Ihr habt geträumt. Habt ihr alles vorbereitet? Können wir beginnen? Der Baum steht, die Karre wartet vor der Tür. Aber Chef, ehrlich gesagt, die Sache gefällt uns nicht mehr. Das fällt euch jetzt ein, nachdem ihr mit Vergnügen die 3 Schwestern aufgehängt habt? Da waren wir betrunken, sie haben uns abgefüllt. Na, dann besauft ihr euch eben wieder. Los jetzt, es ist schon spät. Tragt sie in die Karre und bindet ihr ein Tuch um den Kopf, ich will ihre Augen nicht sehen. Und knebelt sie, ich will ihre Stimme nicht hören. Konrad, wo bleibst du denn? Hier, Chef, ich komme schon. Bringt sie zum Eichenhain, ich erwarte euch da. Und hier ist eine Flasche Rum. Damit wird euch die Arbeit leichter von der Hand gehen. Oh. Oh. Schwer. Gottes Ist das düster. Halt die Laterne ein bisschen höher. Es könnte ein Gewitter geben. Da ist ein Köter. Das ist der Hund von dem Kleinen. Na, warte, du Drecksviech! Willst du wohl die Schnauze halten? Gib mir noch einen Schluck aus der Flasche. Ja, hier. Der Rum tut gut. Jetzt geht's bergauf. Da, an der Eiche ist Woski. Setz sie hier auf den Boden. Leiter und Strick liegen bereit. Wir machen es wie bei den Schwestern. Ich lege den Strick um den Ast. Daran ziehen wir sie hoch. Was war das? Habt ihr das Zischen gehört? Irgendwas saust an meinem Ohr vorbei. Quatsch! Idiot, was soll das sein? Es klang wie ein Geschoss. Ich glaube, es hat den Baum getroffen. Es war doch gar kein Schuss zu hören. Dann war es ein Stein. Das werden wir gleich feststellen. Halt mal die Laterne hoch. Da! Da steckt ein Pfeil im Baum. Er zittert noch. Jemand ist hinter uns her. Er kann nicht weit sein. Los, wir suchen ihn. Da. Da. Hinter dem Gebüsch. Eine weiße Gestalt. Still. Er darf nicht merken, dass wir ihn entdeckt haben. Hier ist er. Nein, da. Hier ist er. Verflucht, er macht sich über uns lustig. Er scheint körperlos über die Heide zu schweben. Ah, der Köter ist wieder da. Da hinten ist die Gestalt. Ich zähle jetzt bis drei, dann schießen wir. Los, Konrad. Eins, zwei, drei. Wir haben ihn erwischt. Da ist keiner drin. Was? Das ist nur ein weißes Gewand. Verflucht, da hat uns einer zum Narren gehalten. Oder sollte das ein Trick gewesen sein? Schnell, zurück zur Eiche. Jemand wollte den Onik befreien und ich, Idiot, habe das nicht durchschaut. Sie ist noch da. Sitzt unter der Eiche, wie tot. Gut. Jetzt werde ich meine Genugtuung bekommen. Ans Werk. Ich will sie hängen sehen. Ich lege jetzt das Seil um den Ast und ihr befestigt sie daran. Die ist schwer, Konrad. Hilf mir doch mal. Also, ich halte sie fest und du legst das Seil um sie herum. Ich glaube, sie ist ohnmächtig geworden. Sie festgebunden. Ja, ja, wir können sie hochziehen. Ja, los, zieht! Weiter. Weiter. Noch ein Stück. Gut. Ich habe sie. Streckt ihr die Beine und schnürt das Kleid zusammen. Sie hängt. Sie kommt nicht wieder zu sich. Ihr Kopf sinkt auf die Brust. Die Prophezeiung hat sich erfüllt. Deine Frau wird am Kreuz sterben, so wurde mir vorhergesagt. Worski beherrscht das Schicksal. Die Elemente und die geheimen Kräfte sind ihm untertan. Wie ein Prophet wird Worski mit Jubelrufen empfangen werden. Worski steigt aus der Dunkelheit ans Licht. Des Himmels Weissagung erfüllt sich, während die Erde sich öffnet und Flammensäulen hervorschießen. Macht mir Angst. Das ist der viele Rum. Veronique, du hast deine Aufgabe erfüllt. Ehre sei dir. Meine Feinde sind besiegt. Hörst du das Grollen des nahenden Donners? Der Tod hat sein Werk getan. Die letzte der vier Frauen ist gestorben. Veronique ist tot. Veronique ist tot. Ein Feuerstrahl, eine Rauchsäule, blaue Flammen. An der alten verfaulten Eiche, die der Blitz schon einmal getroffen hat. Da, das ist der Eingang, der zum Gottesstein führt. Das Schicksal hat gesprochen, wie ich es euch verkündet habe. Kommt, nun holen wir uns den Schatz. Halt die Laterne höher. Der Baum ist hohl. Otto, räum du den Eingang frei. Da drin gibt es einen Gang. Eine Treppe. Ich gehe vor. Folgt mir. Eine Grotte im Felsen. Kommt nur, keine Angst. Es geht noch weiter. Der Gang führt in eine Krypta. Seit 2000 Jahren ist keiner mehr in diese Gruft gekommen. Ich, Worski, bin der Erste, der nach so langer Zeit hier eindringt. Da hinten ist noch ein Gang. Er führt in eine weitere Krypta. Das entspricht den Aufzeichnungen. Drei Krypten. Drei Gräber von großen Männern. Und dahinter ein Saal. Ich bin am Ziel. Der Saal, den Worski jetzt betritt, sieht aus wie ein Dom. Mitten in der Kuppel befindet sich ein kreisrundes Loch, das einen Lichtstrahl auf den Boden wirft. In diesem Kreis steht ein Block aus aneinandergelegten Steinen und in der Mitte ragt ein glänzender Metallstab hervor. Worski greift nach dem Stab. Es ist ein grob gearbeitetes Zepter, an dessen oberem Ende sich eine Schlange ringelt. Der Kopf der Schlange, verziert mit grünen, durchsichtigen Steinen, bildet den Griff. Als Worski ihn berührt, wackelt er und gibt nach. Im Innern liegt ein kleiner Stein von rötlicher Farbe. Der Gottesstein. Das ist er. Fassen Sie ihn nicht an. Ihre Hand wird verbrennen. Er wird Worski nicht verbrennen. Er hat auf Worski gewartet. Psst! Was ist denn? Ich höre etwas. Ich auch. Tatsächlich? Es kommt von dort, aus der Kapelle. Da liegt einer. Was Worski auf einem Steinhaufen in einer Ecke entdeckt, ist ein Greis mit weißem Bart und langen weißen Haaren. Ein weißes Gewand hüllt ihn bis zu den Füßen ein. Um seinen Hals hängt ein Rosenkranz. In der Hand hält er ein Beil aus Jade. Um ihn herum gruppieren sich messerartig geschärfte Kiesel, Ringe und Halsketten. Ein Priester. Wie aus der Zeit der Druiden. Vielleicht ist er über die Insel geschlichen. Ich würde sagen, wir beseitigen ihn. Idiot. In seinem Alter kann er sich kaum auf den Beinen halten. Über die Insel geschlichen. Hey, wachen Sie auf, ich bin es. Der Erwählte. Aufgestanden. Lass mich doch in Ruhe. Hey, nicht wieder einschlafen. Das kann man nicht mehr in Ruhe hier vor sich hindösen. Wer stört in meinen Jahrhundertschlaf? Mach mal die Laterne höher. Also, du bist es, Worski. Alter Gauner. Was? Wieso? Wer sind Sie? Was, wer ich bin? Beim Teutat des Gott der Gallier, das fragst du mich. Na, hör mal, ich bin Siginax. Na, dämmert es. Vater der Veleda. Die kennst du doch, oder? Was fantasieren Sie denn da? Ich bin nach wie vor dafür, ihn zu beseitigen. Wir sollten ihm nicht trauen. Wie mir nicht trauen? Ist doch die Höhe. Wo ich alle Druiden-Diplome bei mir habe. Alle Zertifikate und Zeugnisse von Plinius selbst unterzeichnet. Ja, finde mal so einen authentischen Druiden wie mich. Ich kenne mich aus in den Sitten aller Kulturen. Soll ich dir mal den Druidentanz vortanzen? Wie ich es bei Julius Caesar gemacht habe. Der hat vielleicht gelacht. Der Julius. Hier der alte Druidentanz oder die von des Julius Caesar. Und hier der Tanz der heiligen Mistel, genannt Veitstanz. Und hier der Schlangentanz. Und hoppla, die Voska oder der Tango der 30 Serie. Der Hymnus des roten Propheten. So, genug geplaudert. Jetzt reden wir ernsthaft. Ich habe den Auftrag, dir den Gottesstein auszuhändigen. Den Auftrag? Von wem? Das weiß ich nicht. Das war eine Eingebung. Mir wurde bedeutet, dass eines Tages ein gewisser Worski, ein Königssohn auf Sarek, erscheinen und die Weissagung erfüllen würde. Wenn sein 30. Opfer sein Leben aushauchte, dann sollte ich ihm ein Zeichen geben. An diese Weisung fühlte ich mich gebunden. habe meinen Rucksack genommen und in Brest bei einem Kleinwarenhändler bengalisches Feuerwerk und Knallfrösche gekauft. Und als du laut jammertest, oh, sie ist tot, da dachte ich, das sei der richtige Moment und zündete das Feuerwerk. Ich habe genug, ein Wort noch und ich bringe dich um. Ganz, ganz ruhig. Heißt du Worski? Ja. Bist du ein germanischer Königssohn? Ja. Hast du 30 Leute getötet? Ja. Na also, da bist du mein Mann. Ich habe einen Gottesstein abzugeben und das werde ich tun. So bin ich eben pflichtbewusst. Dann kannst du damit machen, was du willst. Von mir aus, friss ihn auf. Geschwätz. Eitles Geschwätz. Ich habe ihn bereits, den Stein, er gehört mir. Dann lass mal sehen. Hier, im Griff des Zepters war er. Was soll denn das sein? Der Gottesstein. Oder ein Stück davon. Das ist ein Hosenknopf. Was? Was? Ja, ein Hosenknopf. Wie man ihn in der Sahara trägt. Ich habe eine ganze Garnitur davon. Und ich habe ihn eigenhändig in das Zepter gelegt. Warum? Ich wollte nicht, dass du dir die Hand verbrennst, wie der alte Maginok. Tja, Worski, ohne mich wirst du den Stein nicht bekommen. Und hier rauskommen wirst du auch nicht. Warum soll ich ihnen trauen? Beim Totates, welche Beweise verlangst du denn noch? Vielleicht ein Wunder? Was hättest du denn gern? Abteilung Auferstehung oder Haarwuchs oder Blick in die Zukunft oder vielleicht etwas Praktisches. Um wie viel Uhr hat deine Frau ihren Atem ausgehaucht? Das weiß ich nicht. Aber ich? Um 23.52 Uhr. Du warst so aufgeregt, dass deine Uhr davon stehen geblieben ist. Ja, dann sieh doch nach, wenn du mir nicht glaubst. 23 Uhr... 52. Die Feder ist zerbrochen. Vielleicht noch ein Wunder? Du trägst um den Hals ein Medaillon an einem silbernen Kettchen. Ja. Und darin war mal eine Fotografie. Ja. Ein Bild. Meiner. Deiner Mutter, ich weiß. Du hast es verloren. Ja, im vergangenen Jahr. Und du glaubst, das Medaillon ist leer. Es ist leer. Aha. Dann sieh nach. Himmel. Das ist es. Das ist ihr Bild. Na, was sagst du jetzt? Reicht das? Ich verstehe mein Handwerk. Wirst du mir folgen? Ja. Dann komm mit. Am Ende der Krypta führt ein Gang in den Saal des Gottessteins. Na komm nur. Folge mir. Konrad. Otto. Ihr bleibt hier. Ja, gern. Ist beeindruckend, nicht? Oh. Unsere Vorfahren verstanden sich aufs Bauen. Meniere wie die Säulen eines alten Tempels. Und in der Mitte ein Grabstein mit einer Granittafel. Weißt du, woher das Licht kommt? Die Steine, die über dieser Grotte stehen, sind der Länge nach durchbohrt. Die Öffnung wird nach unten breiter und lässt so mehrere Lichtkegel eindringen. Um die Mittagszeit, wenn die Sonne hochsteht, ist es geradezu märchenhaft. Jetzt beim Mondschein sieht man nur einen schwachen Schimmer. Und wo ist der Stein? Du brauchst nur den Kopf zu heben. Was? Die Platte da oben, in der Wölbung. Das soll der Gottesstein sein? Da hat er gar nichts Besonderes an sich. Naja, von Weitem nicht. Aber aus der Nähe betrachtet. Er hat farbige Adern und eine rot-gelbe Maserung. Übrigens ist sein materieller Wert nicht so groß wie seine wunderbaren Eigenschaften. Welche Wunder vollbringt er genau? Naja, da fragst du mich zu viel. Hör mal, Worski, ich muss dir was gestehen. Meine Fehltritte waren so schwerwiegend, dass sie mir den Gottesstein nicht allein überlassen wollten. Deshalb wurde mir jemand zur Seite gestellt, der mich beim Hüten unterstützt. Eine Druidin, die mehr Macht besitzt als ich. Eine Druidin? Wo ist sie? Hier. Sie schläft auf der Steinbank. Sie schläft? Ja, sie schläft seit ewigen Zeiten. Ich kenne sie überhaupt nur schlafend. Wie Dornröschen erwartet sie den, den die Götter schicken, um sie zu erwecken. Dieser Erwecker? Das bist du, Worski. Du glaubst es nicht? Ich weiß nicht. Dann hast du hier einen letzten Beweis. Als deine Mutter starb, steckte am Zeigefinger ihrer rechten Hand ein Ring, den sie niemals abgelegt hat. Ein magischer Ring. Ein großer Türkis, umgeben von kleinen, goldgefassten Türkisen. Irre ich mich? Nein. Nein. Aber kein Mensch kennt dieses Geheimnis. Ja, dann tritt näher. Keine Angst. Du wächst die Druidin nicht auf. Sie schläft, bis der Moment gekommen ist. Ist das der Ring deiner Mutter? Das ist er. Die Zahl stimmt. Einer der Türkise ist gespalten, ein anderer zur Hälfte unter der Fassung verborgen. Nun, Worski, hast du Angst? Ich habe keine Angst. Dann schieb den Schleier zur Seite und berühre ihre Stirn. Denk dran, der Gottesstein ist in Reichweite. Ich weiß nicht, die Frau atmet. Sie schläft. Hab ich dir doch gesagt. Nimm den Schleier weg. Veronique. Veronique? Findest du, dass sie ihr ähnlich sieht? Vielleicht hast du recht. Bist du verwirrt? Du hast doch Veronique d'Argemont mit eigenen Händen ans Kreuz gebunden. Sieh doch, Worski, dieses friedliche, heitere Gesicht. Könnte es sein, dass eine andere Frau am Kreuz hängt? Hattest du nicht ihr Gesicht verhüllt, um ihre Augen nicht zu sehen? Du Lügner, du Betrüger! Mach mal halblang. Du siehst mich an, als ob du mich fressen wolltest. Ich will dir doch nur ein bisschen auf die Sprünge helfen. Deine erste Frau, Elfried, um die hast du dich in letzter Zeit herzlich wenig gekümmert. Dabei war sie dir treu ergeben. Aber du hattest nur Augen für Veronique. Elfried hat mir eine Menge über dich erzählt, Worski. Sie besaß auch das Bild deiner Mutter. Als sie die Leiche ihres Sohnes, Renold, fand, der im Kampf mit deinem zweiten Sohn, François, getötet wurde, ein Ergebnis, das du nicht geplant hattest, hat sie sich aus Verzweiflung das Leben genommen. Und ich war so frei, dir Elfried anstelle von Veronique unter den Baum zu legen. Und du hast es in deinem Wahn nicht gemerkt. Das glaube ich nicht. Du lügst. Sie ist tot. Veronique ist tot. Konrad, Otto, erschieß ihn. Feuer! Wir getroffen. Ein für alle Mal tot. Schade um den alten Druiden. Peng, peng. Da sind keine Kugeln drin. Platzpatronen. Ah, schieß zum Teufel. Erledigt ihn. Puff. Oh, mitten ins Herz. Ich hätte gleich gesagt, wir sollten ihn erledigen. Raus hier. Weg. Er hat uns in der Hand. Er hat alles in der Hand. Lauft nur. Es wird euch nichts nützen. Der Zugang in der hohlen Eiche ist verschlossen. Und wenn ihr rauskommt, dann nur mit meiner Hilfe. Wie blöd muss man sein, um diesen ganzen Zirkus zu schlucken? Druide, Hosenknopf, Julius Cäsar. Worski weiß nicht mehr, was er tut. Konfuse Gedanken wirbeln in seinem Hirn durcheinander. Er tritt die Flucht an, will an die Erdoberfläche, um Atem zu schöpfen und zu überlegen, wie der Feind zu besiegen ist. Aber wie durch Zauberhand ist der Eingang, durch den sie in die Krypta hinuntergestiegen sind, fest verschlossen. Ich hab es dir doch gesagt. Ihr kommt nur mit meiner Hilfe hier raus. Wer sind Sie? Das fragst du mich jetzt schon zum zweiten Mal. Ach, du meinst wegen meiner Veränderung. Ach, ich war das weiße Gewand leid. Ich finde, der Anzug mit der blauen Matrosenjacke und die Seemannsmütze stehen mir einfach viel besser. Und jünger bin ich auch geworden. Ach, streng dich nicht an. Du kennst mich nicht. Don Luis Pereña ist mein Name. Ein spanischer Grande, Herr über viele Länder. Aber vielleicht sagt dir mein anderer Name etwas. Arsène Lupin. Nein? Macht nichts. Ich will den Gottesstein. Er gehört mir! Gib ihn her! Nein, lass das! Du hast keine Chance. Ja. Und jetzt sagst du mir, wo du deinen Sohn François versteckt hast. Das willst du wissen. Ich werde es dir nicht verraten. Stefan, Belval, Schön, dass ihr da seid. Habt ihr ihn gefunden? Nein, keine Spur von ihm. Nichts, wir haben die Abtei durchsucht. Meine Herren, Graf Worski, selbsternannter Prophet und seine beiden Helfer. Stefan, haben Sie Veronique in ein Boot gebracht? Ja, sie schläft immer noch. Ja, das ist gut. Ich habe ihr einen Schlaftrunk gegeben, um ihr den Anblick dieses Mannes zu ersparen. Sie verlassen den Saal über eine Felstreppe in der Mauer, die nahe bei dem Feendolmen ins Freie mündet. Belval und Stefan binden Worski an einen Baum. Lupin macht Konrad und Otto klar, dass sie ihre versprochene Belohnung nie erhalten werden. Die könnt ihr vergessen. Keinen Sou werdet ihr zu Gesicht bekommen. Ich biete euch ein Geschäft an. Kein Mensch wird je erfahren, was ihr hier auf der Insel getrieben habt. Und jeder von euch erhält eine hübsche Summe von 100.000 Francs, wenn ihr den feinen Herrn Worski eine Woche lang beaufsichtigt. Konrad! Ihr könnt mit ihm machen, was ihr wollt. Eine Pistole lasse ich auch da. In einer Woche hole ich euch mit meinem Boot ab und ihr seid gemachte Männer. Einverstanden? Ja, einverstanden. Worski, du Drecksack! Du Betrüger, du! Hast uns die schmutzige Arbeit machen lassen. Wartet noch! Ihr bekommt ihn noch für genug. Zum letzten Mal. Worski, sagst du uns jetzt, wo du François versteckt hast? Niemals. Der Junge liegt gefesselt in seinem Ruderboot. Gut, Otto. Stefan, geh hin und befreie ihn. Und dann machen wir uns fertig zum Auslaufen. Aber eines möchte ich doch noch wissen. Was hat es mit diesem Gottesstein auf sich? Konnte er wirklich Kranke heilen, wie es überliefert wurde? Es gibt Steine, ja, ganze Felsen, die Erzeinlagerungen enthalten. Oxidate von Silber, Blei, Nickel, Kupfer oder Uran. Einige dieser Metalle haben eine Eigenschaft, die man Radioaktivität nennt. Das Radium? Genau. Radiumstrahlen sind imstande, eine physiologische Wirkung auf das Zellgewebe auszuüben, indem sie Zellen zerstören oder aber zum Wachstum anregen können. So sind auch Mackinocks Wunderblumen zu erklären. Die Radiotherapie verzeichnet Besserungen in Fällen von Gicht, Geschwüren, Ekzemen oder Tumoren. Dann halten Sie also den Gottesstein? Ich halte den Gottesstein für einen Block aus radioaktivem Uranpecherz, den Keltenstämme aus Böhmen im 1. Jahrhundert vor Christi Geburt bei ihrer Wanderung durch Europa hierher nach Sarek brachten. Es war das heilige Erbe ihrer Ahnen. Und Mackinock hatte dann ein Kügelchen reines Radium in der Hand? Zweifellos. Es bildete sich eine krebsartige Wunde und in seiner Angst schlug er sich die Hand ab. Getötet wurde er allerdings von Worski. Wegen der Prophezeiung mit den 30 Toten? Genau. Damit hatte die Geschichte in Gang gebracht. Die Prophezeiung hätte vermutlich noch länger bestanden, ohne in Erfüllung zu gehen. Dass Mackinock das Radium berührte, war Zufall. Alles andere ist Worskis Werk. Monsieur! Ich habe Sie schon erwartet. Sie sind es, nicht wahr? Sie sind Don Luis Ferreña. Ja, du kannst mich so nennen. Sagen wir, ich bin der Zufall, der sich zur rechten Zeit einstellt. Du hast ihn nach dem Boot zugebracht? Ja, am Boden festgebunden und mit einem Knebel im Mund. Und? Angst gehabt? Nö. Tuvabia war ja bei mir. Braver Hund. Kennst du den Mann, der dich dahin gebracht hat? Nein. Ich weiß nur, dass er Maman und mich verfolgt hat. Er ist mein Vater, nicht wahr? Ja, er ist dein Vater. Aber deine Mutter hat sich schon vor deiner Geburt von ihm getrennt. Maman ist gerettet? Du wirst sie gleich sehen. Sie ist in meinem Unterseeboot. Und was machen Sie mit dem Mann? Wollen Sie ihn töten? Bisher hat sich der Fluch, der auf ihm lastet, bewahrheitet. Dann wird auch das Ende in Erfüllung gehen. Worski wird von der Hand eines Freundes sterben, heißt es. Und nun lass uns gehen. Mein Unterseeboot und deine Mama, die warten schon. Tja, tout va bien. Wir nehmen dich natürlich mit. Eins müssen Sie mir noch verraten, mein lieber Lupin. Ihre Wunder, das Bild von Worskis Mutter und den Ring haben Sie ja von Elfried bekommen. Aber das Wunder mit der Uhr, wie haben Sie das gemacht? Manchmal ist es der berühmte Zufall, der über eine Situation entscheidet. Und der ist, wie Sie wissen, immer auf meiner Seite.